Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, servus und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Irgendwann muss ich nochmal meine Kategorien überdenken. Heute fällt die App wieder, die Website in die Kategorie Web App. Eigentlich ist es tatsächlich mehr eine Website, die ihr halt, ja, aufrufen könnt. Im Browser. Klar, wo auch sonst. Die Rede ist von der Seite www.formulierungsmonster.de. In der Basisvariante gratis. Ich habe wohl gelesen, dass man sich auch registrieren soll als oder kann als Mitglied. Und dann, ich glaube, für 10 Euro für 3 Monate noch mehr Formulierungen gezeigt bekommt. Finde ich einen durchaus fairen Preis. Momentan kommt allerdings die Meldung, dass neue Mitgliedsregistrierungen nicht möglich sind. Formulierungsmonster ist sicherlich nicht nur für die Berufsgruppe der Buchautoren nützlich, sondern ich könnte mir vorstellen, durchaus für zahlreiche andere Menschen auch. Für alle Schreiberlinge, sagen wir mal so. Wer Buchautor ist, so wie ich, der hat sich einen Merksatz ins Gehirn eingebrannt, hoffe ich jedenfalls, nämlich Show, don't tell. Also, es geht darum, wenn euer Charakter zum Beispiel das Gefühl Angst erlebt. Man kann natürlich schreiben, blickte sich ängstlich um. Das ist aber dann doch eigentlich ja mehr, dass man halt zeigt, nicht wahr, was passiert. Wenn ihr jetzt auf formulierungsmonster.de gebt und links euch und aus den Emotionen Angst heraussucht und darauf geht, dann seht ihr zum Beispiel als Beispiel irgendwie Augen zucken hin und her. Dann klickt ihr da einfach einmal rauf und dann erscheint folgender Beispielsatz. Sie hatten ihn umzingelt. Er hob beschwichtigend die Hände, während seine Augen ängstlich hin und her zuckten. Somit muss man nicht sagen, er schaute sich ängstlich um. Ich gestehe, das fällt mir persönlich teilweise doch auch deutlich leichter, natürlich, eben halt es doch, sich auf die Emotionen zu schreiben und nicht die Emotionen zu beschreiben. Allerdings ist es eigentlich natürlich so doch deutlich angenehmer und da will ich tatsächlich hin, dass ja, dass man automatisch dahin kommt, im Prinzip. Wer Emotionen sucht, das ist natürlich nicht nur die Emotion Angst dabei, sondern auch Entsetzen, Erstaunen, Freude, Nervosität, Neugier, Scham, Skepsis, Traurigkeit, Unsicherheit, Wut und Verzweiflung. Da jeweils immer, ich muss mal gucken, gehe ich nochmal auf Skepsis, 1, 2, 3, 4, 5 Beispielformulierung, aber meistens ist da tatsächlich doch irgendwas Gutes dabei und so viel mehr braucht man tatsächlich nicht. Ja, ein bisschen Eigenwerbung muss noch sein. Ich habe 2 E-Books inzwischen draußen, unter anderem bei Amazon zu kaufen, allerdings auch bei iBooks, Google Play etc. pp. Bei Amazon habe ich einfach mal einen Link in die Shownotes zur heutigen Folge 565 gepackt. Klare Benutzungsempfehlung für die Seite formulierungsmonster.de. Ich empfinde das wirklich als äußerst hilfreich. Ich wünsche euch eine schöne Woche, sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye natürlich ebenso. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.